Und damit komme ich auf eine sehr wichtige Frage, die vor allem in Beziehung gesetzt werden soll zu den gestern angenommenen Gesetzen. Ich erlebe vielfach in der Partei, dass sie sich damit beschäftigt, aus einer gewissen inneren Unruhe heraus radikale Forderungen aufzustellen, nur um sie aufzustellen. Obschon der Mann, der sie aufstellt, ganz genau weiß, dass die Regierung das im Augenblick überhaupt nicht durchführen kann. Selbst wenn sie es wollte, könnte sie es nicht. Beispielsweise, wenn einer nun glaubt, besonders Nationalsozialist zu sein, wenn er erklärt, man darf einem Juden nichts verkaufen. Oder Juden sind hier überall unerwünscht. Sie sind in Dörfern unerwünscht, in Städten unerwünscht, sie sind in Provinzen unerwünscht, in Seebädern und in Gebirgsbädern und ja, wo sollen sie denn hingehen? Sie müssen da irgendwo bleiben. Der Führer hat mit Recht gestern Abend auf einem Empfang der Gauleiter gesagt, wir haben gar kein Interesse daran, die Juden zu Asketen zu machen. Denn die sind gefährlich. Dicke und poröse Juden, die sind nicht mehr gefährlich, aber diese gehärteten und hasserfüllten Asketen, die könnten uns einmal gefährlich werden. Wir haben auch gar kein Interesse daran, die Juden zu zwingen, ihr Geld im Ausland auszugeben. Sie sollen es hier ausgeben. Man soll sie nicht in jedes Bad hineinlassen, aber man soll sagen, wir haben hier oben an der Ostsee, sagen wir einmal 100 Bäder. Eins davon, da kommen die Juden hin. Da kriegen sie jüdische Kellner und jüdische Geschäftsdirektoren und jüdische Badedirektoren und da können sie ihre jüdischen Zeitungen lesen. Da wollen wir gar nichts von wissen, das soll nicht das schönste Bad sein, sondern vielleicht das schlechteste, das wir haben, das geben wir ihnen und den anderen, das sind wir unter uns. Das halte ich für richtig. Denn wir können ja die Juden nicht wegschieben. Sie sind ja da. Wir besitzen ja keine Insel, auf die wir sie transportieren könnten. Wir müssen ja damit rechnen. Es ist deshalb nicht richtig, wenn die Propaganda darauf hinausläuft, am Ende einer Regierung Schwierigkeiten zu machen, weil sie das gar nicht erfüllen kann, was die Propaganda fordert. Wenn ich in der Propaganda zum Ausdruck bringe, die Juden haben überhaupt nichts mehr zu verlieren, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie kämpfen. Und ich sage, die Kleriker haben gar nichts mehr zu verlieren, es gibt keinen Pardon. Dann haben Sie Kirche eben grundsätzlich gegen sich, zu jeder Stunde. Wenn Sie ihnen keine Chance mehr bieten, dann muss man das immer offen lassen. Wie zum Beispiel gestern in meisterhafter Weise der Führer das in seiner Rede getan hat. Wir hoffen, dass mit diesen Judengesetzen nun die Möglichkeit besteht, ein erträgliches Verhältnis zwischen dem deutschen und dem jüdischen Volk herbeizuführen. Das nenne ich geschickt. Das ist gekonnt. Wenn man aber gleich dahinter gesagt hätte, so, das sind ja heute die Judengesetze, dann sollte man nicht glauben, dass das alles ist. Nächsten Monat, da ist gar nichts mehr dran zu ändern. Nächsten Monat kommen die Nächsten. Und zwar so, wie es ihr bettelarm wieder im Ghetto sitzt, ja. Dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn die Juden die ganze Welt gegen uns mobil machen. Wenn Sie ihnen aber eine Chance geben, eine geringe Lebensmöglichkeit, dann sagen Sie die Juden, ah, wenn die jetzt im Ausland wieder anfangen zu hetzen, dann wird es noch schlimmer. Also Kinder, seid doch mal still. Vielleicht geht's doch. Ja. Und vor allem die Juden laufen uns ja nicht weg.